Deutschlandradio Kulturstudio 9, 8:18 Uhr ist es und es ist Donnerstag. Immer wieder am Donnerstag kommen neue Filme ins Kino. Wir stellen Ihnen jetzt zwei vor, die können Sie dann vielleicht auf Ihre Liste setzen. Es erleichtert Ihnen die Entscheidung, wo es denn hingeht dann in dieser Woche. Unsere Kritikerin Anke Lewig ist im Studio. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Zwei Filme. Das Mädchen Hirut von Tserenese Nai Mehari, eine äthiopische Produktion, und Cinderella, was ganz anderes, von Kenneth Branagh aus den USA. Fangen wir einfach mal mit dem Mädchen Hirut an. Das spielt in Äthiopien 1996. Nimmt uns mit in die Wirklichkeit eines jungen Mädchens, das in Konflikt mit den Traditionen ihres Volkes gerät. Können Sie uns kurz die Geschichte skizzieren? Worum geht es? Ja, im Mittelpunkt stehen eigentlich zwei verschiedene Arten von Gesetzen, die miteinander in Konflikt geraten. Also auf der einen Seite gibt es eben so alte Gewohnheitsrechte. Da gibt es die Tradition der sogenannten Telefa. Danach dürfen Männer junge Frauen entführen und vergewaltigen und sie danach zur Frau nehmen. Und das ist genau, was diesem Mädchen Hirut passiert. Sie kann sich aber befreien und in Notwehr erschießt sie dann aber ihren Peiniger und landet im Gefängnis. Das hört jetzt wiederum eine Anwältin und Frauenrechtlerin in Addis Abeba und nimmt sich ihrem Fall an. Und sie geht natürlich mit dem normalen Strafrecht vor, aber sieht sich konfrontiert mit alten Traditionen, auch mit dem Ältestenrat im Dorf, der eben sagt, wenn keine Todesstrafe, dann müssen die Eltern wenigstens das sogenannte Blutgeld zahlen. Aber die Eltern sind bettelarm und es ist eben so ein Gerichtsdrama der ganz anderen Art. Es ist natürlich auch ein Sozialdrama und gleichzeitig ist der Film auch eine kulturelle und ethnologische Exkursion in die ländliche Gegend an Äthiopiens. Ist das nicht so ein bisschen die Quadratur des Kreises? Höre ich so raus, wenn Sie das jetzt erzählen? Also auf der einen Seite das Sozialdrama, was ja wichtig ist zu erzählen, diese Geschichte, was Frauen dort zustößt, und auf der anderen Seite das aber filmisch umzusetzen, dass man sehen will? Ja, ich meine, das ist ganz interessant. Der Regisseur hat lange Zeit in Amerika gelebt und dort studiert und das ist auch ein relativ konventionelles Drehbuch und gerade die Männerfiguren sind vielleicht ein bisschen zu eindimensional dargestellt. Die sind ja auch Marionetten dieser Tradition. Also da hätte man vielleicht auch differenzierter vorgehen können. Andererseits rührt einen einfach so auch dieses Schicksal dieses Mädchens. Und was ich immer ganz besonders spannend finde, sind eben die Szenen mit dem Mädchen und der Anwältin. Weil die Anwältin sieht ja auch auf einmal, wenn sie das Mädchen mit in die große Stadt nimmt, dass dieses Mädchen da völlig verloren ist. Dass sie nicht weiß, was fließendes Wasser ist, was Strom. Und das Mädchen muss andererseits sehen, wenn es eine Zukunft für sie gibt, muss sie ihre Eltern auch zurücklassen, ihre Traditionen, mit denen sie ja auch groß geworden ist. Und genau in diesen Gewissenskonflikt geht der Film rein. Und dann wird er auch immer spannend. Und das macht es für uns dann interessant, also sozusagen den Blick dann auf dieses Land zu werfen mit diesem Problem? Auf alle Fälle, weil wir haben ja einerseits den naiven Blick des Mädchens und dann haben wir aber auch wieder die Perspektive der Anwältin, die das gleichzeitig wieder reflektiert. Und das ist eben eine ganz spannende Reibung von zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven. Das Mädchen Hirut kommt heute in die Kinos und jetzt machen wir einen großen Schnitt und gehen ins Wonderland nach Hollywood. Cinderella, was für eine Geschichte. Jetzt ganz neu umgesetzt, die alte Geschichte von Kenneth Branagh. Ja. Ich finde es einfach toll, weil wenn ich mir die Märchenverfilmungen der letzten Zeit anschaue, sind das so aufgemotzte Fantasy-Spektakel. Into the Woods fällt mir da ein, nicht? Gerade auch in den Kinos, ja. Versuchen subversiv, anarchisch, Anti-Märchen zu sein. Und Kenneth Branagh, der lässt einfach das Märchen einfach Märchen sein. Und Märchen sind doch nun mal zeitlose Spiegel menschlicher Sehnsüchte und Abgründe. Und genau das passiert hier. Also wir sehen eben die Geschichte von Aschenputtel, die gegen allen Widerständen und Widrigkeiten trotzdem die Königin wird. Und das Ganze ist mit so viel Herzschmerz einfach inszeniert und man kann mit den Figuren den Gefühlen einfach freien Lauf machen. Das ist unheimlich opulent und gleichzeitig gibt es dann wieder ganz verspielte Details und die Schuhe, die sind ja so wichtig. Ich wollte gerade fragen, was? Ja, die haben sitzen auch schon mal zwei Frauen im Studio und müssen über die Schuhe reden. Die werden einfach so großartig inszeniert, so in Großaufnahmen und die Kamera umkreist sie immer wieder und dann sagt aber die gute Fee, sie sind aber trotzdem bequem. Das wünschen wir uns doch alle. Also klingt nach einem richtig satten Kinovergnügen, was auch vielleicht mit den Schauspielern zu tun hat. Ja, ich meine, Kate Blanchett als Stiefmutter ist einfach ganz toll, weil sie alle Tonlagen der Bösartigkeit beherrscht. Und dann ist sie gleichzeitig, was ihre Töchter betrifft, so ein Muttertier, was immer so rumkluckt. Und diese beiden Stiefschwestern, die liefern sich einen Zickenterror, der ist einfach göttlich. Da hat man einfach großes Vergnügen dran. Und Lily James als Cinderella, Cinderella ist einfach mehr als Opfer mit großen Kulleraugen, sondern sie hat so einen ganz temperamentvollen Überlebenswillen, reitet auch gerne. Und ihre Freunde, diese kleinen Mäuse, die hätte ich jetzt mittlerweile auch gerne in meiner Küche so als beste Kameraden, die mir immer Rat und Tat geben. Herzlichen Dank, Anke Lewicke. Ihre beiden Filmempfehlungen, Das Mädchen Hirut von Tserenese Naimehari, eine äthiopische Produktion, und Cinderella, nochmal neu gemacht von Kenneth Branagh, beide in den Kinos ab heute, 8:23 Uhr.